Maschinen sind Freunde. Von Michael Esser. Regie Annette Jeinski. Acht Kurzschubtasten, kurz, leicht und sieben Reversierrhythmen, sensorgesteuerte Schaumerkennung, Motorelektronik mit feinfühliger Umbuchtkennung, LED-Anzeige für Betrieb und Kühlauge. Mit einem zweiten Knopfdruck legen Sie die Wäscheart fest. Eine Schleuderzahl, die nicht zur Wäsche passt, lehnt er einfach ab. Dabei denkt der Waschvollautomat mit. Durch die Mitnehmer mit Sprühöffnung wird die Wäsche zusätzlich geduscht und somit schneller durchfeuchtet. Ein Blick genügt und Sie sind informiert, ob es sich zum Beispiel lohnt, noch einkaufen zu gehen. Hydromatiksystem, System Wasserfluss, Öko-Waschsystem, Mengenautomatik, super Elektronik. Kaffee? Hervorragend. Sehr gut. Ist ja noch recht früh. Milch? Hervorragend. Wie lange gibt es die Firma jetzt? 4 Jahre, knapp. Moment bitte. Interview Marc Bender, Band 1. Wie lange gibt es die Firma jetzt? 4 Jahre, knapp. Und wie ist das losgegangen? Ich meine, wie kommt man dazu, das Unnötigste zu erfinden? Glaube an Gesagtes in der Schule. Gezeigtes im TV. Die lange oder die kurze Version? Die lange. Die ist wirklich lang. In jedem Fall die lange. Mikrowellenherde haben mich interessiert. Seit ich mir einen gekauft hatte und mich fragte, wieso er ein Fenster hat. Weil es war nichts zu sehen vom Garungsprozess. Deshalb hatten sie da was eingebaut, damit der Teller sich dreht, was auch keine Funktion hat. Und um das besser sehen zu können, ist eine Lampe eingebaut. Eine irre Kette. Fenster, also muss was passieren, also Teller drehen, was wiederum ausgeleuchtet werden muss. Wieso lässt man das alles nicht einfach weg? Weil dann niemand einen Mikrowellenherd kauft. Er sah die Frau, die er begehrte, die in seinen Träumen lebte, die er dort liebte und die ihn dort zurückliebte. Sein Gesicht färbte sich Pantone 234. Eine Blackbox, aus der nach 3 Minuten das fertige Essen kommt, so oder so, das will niemand haben. Also Fernsehen. Und damit ist das Design der Dinger auch klar, nicht? Sie müssen aussehen wie Fernseher. Pantone 234. Das hat er eben gesagt, nicht? Ja. In so einen Herd habe ich damals unter die Platte, die sich dreht, ein paar kleine rote Lämpchen eingebaut und in die Platte kleine Löcher gebohrt. Als Requisit für einen Science-Fiction-Film. Ich bin gelernter Bühnenbildner. Wenn sie sich drehte, gab es einen Effekt wie Feuerschein in dem Kasten. Es war nur ein Detail. Aber ein halbes Jahr später gab es so eine Mikrowelle zu kaufen. Mein Prinzip. Alles genau so. Nur ein bisschen netter, glatter. Ich habe an die Firma geschrieben, ich hätte mir ihren Herd gekauft und fände das mit den Lämpchen auch ganz toll, aber der Nutzen sei in der Gebrauchsanleitung nicht beschrieben. Dann kam ein Text zurück und da stand was von gleichmäßiger Garraumausleuchtung drin. Also gut, habe ich gedacht, ich bin dabei. Wenn man mit sowas Geld verdienen kann, mache ich mit. Sie hatten nämlich keine Ahnung, wie sie das nennen sollten, das war klar. Und ich habe zurückgeschrieben, sie könnten es doch Lime Lightning nennen. Und wenn sie den Vorschlag gut finden und nehmen, sollen sie 1.000 Mark überweisen. Ja, Garraumausleuchtung. Ja, wie finde ich denn das? Wie war das? Lime Lightning? Perfekt. Und? Sie haben bezahlt. Perfekt. Garraumausleuchtung klingt aber nicht nach etwas, womit man sein Geld verdienen möchte. Ich jedenfalls nicht. Namen finden für Dinge, die überflüssig sind. Und trotzdem klasse. Das war's. Das ist Betrug. Nein. Das ist kreativ. So steht es auf den Rechnungen, die wir schreiben. Kreativleistungen. Und genau das sind sie. Ein schönes Wort. Und wie geht das? Was ist zuerst da? Der Blödsinn oder sein Name? Wir gehen von der Benutzersituation aus. Da gibt es einen Notzustand. Sie kennen das, wenn Sie Weihnachtsgeschenke einkaufen wollen. Alle, denen Sie etwas schenken wollen oder müssen, haben schon alles. Voyager ist lange vorbei am Neptun und segelt in der Ewigkeit. In einer Konsumgesellschaft ist es ein Notzustand, wenn man nichts mehr braucht. Zynisch. Realistisch. Da ist jemand, der hat einen Staubsauger Und da sind ein paar Sachen lästig. Kabel aufrollen oder er rollt nicht richtig hinter mir her. Schlechtes Kurvenverhalten also. Jeder, der staubsaugt, kennt das. Das sind die Sachen, die verbessert werden müssen. Kommt also eine Firma, die Staubsauger herstellt und will wissen, wie sie die nächste Generation von Geräten entwickeln soll, sag ich ihnen, was ich dazu denke. Dann finde ich Namen für die neuen Funktionen. Automatische Kabelaufrollung, das ist einfach Mist. Genau wie gutes Kurvenverhalten. Zipschleuse und verbessertes Tracking sind schon besser. Voyager ist lange vorbei an Neptun und segelt in der Ewigkeit. Wie die Enterprise zwischen Sonnen. Das versteht kein Mensch. Ein Werbefilm macht es klar und dann weiß es jeder. Das ist prima. Da sagt man Danke und geht ans Werk. Das ist, ja, doch, zynisch. Kann man das sagen? Nein, ist es nicht. Es ist, wie es ist und nicht anders. Ein nicht uninteressantes Argument. Solange man sich noch etwas ausdenken kann, was eine Funktion hat, ist das alles kein Problem. Wenn aber ein Gerät mal so weit ist, dass es beim besten Willen nicht mehr verbessert werden kann, weil es letztendlich doch nur ein blöder Staubsauger oder Mikrowellenherd oder Turnschuh ist, dann beginnt die Arbeit. Dann ist es perfekt, würde ich sagen. Und das ist nun ganz falsch. Es muss weitergehen. Perfekt ist nie was. Na, wenn die Funktionalität einer Maschine... Funktionalität ist scheiße, das kommt aus einer alten Zeit. Die Sachen müssen verbraucht werden, neu gemacht und wieder verbraucht. Und dabei müssen sie immer spannend bleiben. Eine Geschichte muss her und die finden wir. Seit wir mit jungen Leuten arbeiten, also richtig jung, die teilweise noch zur Schule gehen, weiß ich, wie das geht. Sie meinen, das sind Schulkinder, die das entwickeln? Ein Doppelleben für ihre Finanzen. Wir entwickeln. Die Jugendlichen erzählen uns, was sie gut finden, was sie denken und wie sie sich ihr Leben vorstellen. Wir übersetzen das und erzählen es den Herstellern der Geräte. Jugendliche erzählen ihnen, wie sie sich einen Staubsauger vorstellen? Wir fragen sie, was ihnen zu dem Wort Staubsauger einfällt. Und das ist Langeweile. Wir fragen sie, wie sie es fänden, wenn ein Staubsauger sprechen würde. Das finden sie prima. Bei Kaffeemaschinen wiederum finden sie das blöd. Ja, schön und gut. Aber Staubsaugen ist meist nicht deren Sache. Das macht Mutti. Die Jugendlichen sind ja nur der erste Schritt. Die Art der Texte, die der Staubsauger später sagen wird, arbeiten wir nach ganz anderen Kriterien aus. Hier ist die Sache mit den Imperativen der Maschinen entscheidend. Die Kiste spricht einen an und sagt freundlich, was zu tun ist. Elektronische Leistungsregulierung durch Fernbedienung. Standby-Funktion, Möbelschutzleiste. Nahezu 100% reine Ausblasluft. Alles, was zählt, ist, ob die Geschichte verständlich ist. Ein Gerät ist ein Objekt zu einer Geschichte, also eine Stufe weiter als ein Bilderbuch. Mehr aber auch nicht. Millionen Menschen kommen ohne Staubsauger aus. Doch bei uns sprechen sie, leuchten, ziehen ihr Kabel automatisch ein, reinigen die Luft. Lauter freundliche, hilfsbereite Dinge. Das herauszufinden ist unser Job. Autotronik bedeutet, saugt immer mit der richtigen Leistung. Saugt energiesparend, saugt gewebeschonend. Saugt geräuschmindernd. Royal Blau und 100% PVC-frei. Ja, Schluss mit Staubsaugern. Was ist mit anderen Dingen? Autos. Kein Wort über Autos. Die verkaufen sich von selbst. Turnschuhe. Gutes Thema. Turnschuhe sind Turnschuhe. Ich hatte immer welche für 5 Mark, blaues Tuch, Gummisohle, stinkende Socken und schlecht für die Füße. Die waren furchtbar und überhaupt nur auszuhalten, weil jeder die gleichen bescheuerten Dinge an den Füßen hatte. Der Rest der Entwicklung ist bekannt. Es ist eine Wissenschaft geworden. Und man könnte denken, jetzt ist alles dran und drin. Taschen für Kleingeld, Luftpolster, Verstärkungsnoppen, Durchlüftung. Aber es hört nie auf. Und also denken wir sofort, was kommt jetzt? Kilometerzähler. Dynamische Fußbettanpassung, Bodenbeschaffenheitskontrolle, Fußschweißabsorber, all solche Sachen haben wir gedacht. Was wäre Gott ohne Bach? Kilometerzähler? Ja, wie finde ich denn das? Und? Ach, das war zunächst mal alles falsch. Viel zu funktional, viel zu wenig verspielt. Eines Tages kam hier eins der Kids rein und hatte so ein Spielzeugraumschiff dabei. Die Triebwerke waren kleine Leuchtdioden, die blinkten. Und er meinte, es seien Photonentriebwerke. Alles klar? Was, wenn Ihre Basketballschuhe sowas hätten? Photonentriebwerke? Was auch immer. Im Endeffekt kleine blinkende Lämpchen an den Seiten. Ja und? Wie hätten Sie es als Junge gefunden, solche Schuhe zu haben? Fantastisch. Besser als dynamische Fußbettanpassung? Ja, in jedem Fall. Besser als Fußschweißabsorber und Bodenbeschaffenheitskontrolle? Na, zum Teufel mit Bodenbeschaffenheitskontrolle. Zum Teufel damit. Wir hatten es. Klar, preiswert, logisch. Die Kids nehmen es. Wie kriegen wir die Erwachsenen dazu, es auch gut zu finden? Ich höre. Wir bauen druckempfindliche Sensoren in die Sohle und koppeln sie an die Dioden. Beim Laufen wird dann angezeigt, ob der Fuß richtig abrollt oder ob der Läufer den Fuß falsch aufsetzt. Der Trainer im Schuh. Der selbstverantwortliche, selbstkontrollierte Läufer. Die großen Läufer der Welt, das muss drin sein im Werbeetat, laufen mit diesem Schuh. Und dann ist alles klar. Fehlt noch ein Name. Eingebauter Trainer. Automatisches Tracking. Der Schuh, der stets wachsam ist. Ground Control. Computer im Schuh. Wir haben dann biomechanisches Controlling genommen. Das fanden alle gut. Finde ich auch gut. Du bist nicht der Einzige, der so denkt wie du. Was ist das für eine Stimme, die da immer wieder diese hervorragenden Sachen sagt? Das ist ein Band, auf das jeder Mitarbeiter Ideen oder Sätze oder Namen sprechen kann, wenn ihm was einfällt. Man hat bei der Arbeit oft Ideen, die man gar nicht brauchen kann, also vergisst man sie wieder. Vielleicht kann aber ein anderer sie brauchen, also spricht man sie auf Band. Das ist schließlich keine Arbeit. Jeder Schreibtisch hat ein Mikro. Außerdem finde ich es beruhigend, wenn hin und wieder mal ein guter Satz oder eine schöne Idee zu hören sind. Oh, wir sollten jetzt gehen. Die Konferenz. When you're young, you find inspiration in anyone who's ever gone and opened up a closing door. She said we were never feeling bored. Kreativmeeting, was das Nachfolgewort von Brainstorming ist. Was das Nachfolgewort von Konferenz ist. Was das Nachfolgewort von Ideenaustausch ist. Die Lebensdauer der Worte wird kürzer. Man braucht die Alten nur noch, wenn man Texte schreibt und sich nicht wiederholen darf. Ja, das ist nicht das Beste. Sind Sie glücklich damit? Ich meine, soll man das alles mitmachen oder sollte man sich weigern? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wir waren bei den Kontrolllämpchen mit den Turnschuhen. Den Gedanken haben wir weitergesponnen. Was will der Hersteller, der unser Kunde ist und dessen Interessen wir bei seinen Kunden vertreten müssen? Er will Turnschuhe verkaufen. Was, wenn er sie verkauft hat, der Markt gesättigt ist? Ja, genau. Die Leute müssen noch ein paar kaufen. Würden Sie das tun? Nein. Soll der Hersteller die Qualität verschlechtern, damit die Schuhe schneller kaputt gehen? Das wäre sein Tod. Aber er kann, die Zeit ist nämlich so, gesund muss alles sein und super richtig, noch einen Kontrollmechanismus in die Schuhe einbauen. Genau. Noch einen Kontrollmechanismus. Es gibt 1000 Dinge, die man kontrollieren kann. Mindestens 1000. Der bewusste, auf seine Gesundheit bedachte Jogger mit biomechanischem Controlling im Schuh, was macht er, wenn er erfährt, dass das Material seiner Schuhe beginnt, brüchig zu werden? Er ist schockiert. Wir haben das bereits verkauft. Und es funktioniert. Brüchiges Material. Ein Kontrollsystem für die Materialbeschaffenheit der Schuhe. Ein Lämpchen, das aufleuchtet, wenn das Material einen gewissen Verbrauchszustand erreicht hat. Man kann dann ein neues Paar verkaufen, lange bevor das alte tatsächlich alt ist. Denn heute kann man seinen Augen nicht mehr trauen. Die Materialermüdung ist zunächst unsichtbar, aber die Laufqualität der Schuhe ist nicht mehr optimal. Die Lampe leuchtet auf. Der Jogger hat seine Information und die anderen Jogger sehen es ebenfalls. Der soziale Druck spielt mit und der Hersteller ist entlastet. Der Schuh sieht ja noch gut aus. Er ist eben nur nicht mehr optimal. Das ist ja fast wie bei der Mafia. Es ist, wie es ist und nicht anders. Wirklich interessant daran ist, dass in den letzten Jahren ausgerechnet die Schuhe, die ja mal ein Kleidungsstück waren, relativ einfach zum Elektrogerät gemacht werden konnten. Wer setzt die Ideen um? Marketingleute. Marketingleute sind vor allem dann gut, wenn sie erzählen, was letztes Jahr gelaufen ist, was da ein Erfolg war. Und sie hoffen, dass es dieses Jahr wieder einer wird. Mit den Ideen ist es bei denen oft so eine Sache. Wenn wir ihnen was liefern, dann sind sie wieder gut. Sie kommen zum Beispiel mit dieser Idee, mit den Konstruktionszeichnungen. Kennen Sie sicher. Computer-Aided Design. Am Computer entworfene Turnschuhe, dargestellt als Drahtmodell im Querschnitt. Fast wie eine Tomographie in der Rundumansicht. Das ist ein technischer Hokuspokus und sehr beeindruckend. Man denkt, da stecken Jahre der Entwicklung drin, weil es nämlich von der Autoindustrie abgeguckt ist. Die machen solche Computermodelle für Windkanaltests und so. Das weiß jeder und jeder verbindet mit diesen Bildern wissenschaftliche Forschung. Wir reden aber immer noch über Turnschuhe. Sie heißen irgendwie Rears oder Knights und so weiter. Die sind personifiziert und zu Freunden der Leute geworden. Mit keinem anderen Kleidungsstück werden solche Kampagnen gefahren. Woran liegt das? Das weiß niemand genau. Wir beobachten, was die Leute tun und schließen daraus, welche Geschichten sie möglicherweise gut finden. Na, ob sie sie gut finden, ist ja noch nicht raus. Wenn sie sich schämen, weil sie mit materialermüdeten Schuhen herumlaufen, ist das nicht das Gleiche, wie es gut finden. Sie haben sich das aber gekauft und da beim Kaufentscheid geht es darum, ob sie es gut finden, dass der Schuh ihnen mitteilt, dass er materialermüdet ist. Beim Kaufentscheid? Das ist der Punkt, wie im Kino. Die Geschichte muss stimmen. So, ich stelle Sie da drin jetzt erstmal vor. Und bitte keine Fragen während der Besprechung. Mitschneiden können Sie. Ich sage Ihnen nachher, ob Sie das Band behalten können oder rausrücken müssen. Das ist mein Band. Nicht, wenn unsere Ideen drauf sind. Aber heute kommt bei der Sache sowieso nicht viel raus. Machen Sie sich keine Sorgen. "14,6% der Zielgruppe haben einen Laptop-Computer. Davon 4,8% den unseres Kunden. Bungie, kurzes Statement. Zuerst will man keinen, dann will man ihn nicht mehr hergeben. Ja, das war ein Slogan, kein Statement. Grundsätzlich sind Laptops gut. Das Problem ist erstens die Angst vor der Technik. Zweitens der Preis. Drittens die Sorge, dass man sich von der Maschine abhängig macht. Und viertens, dass in der Branche seit 8 Jahren die heftigsten Sachen versprochen werden, die aber alle nicht stimmen. Ja, das ist mein Punkt. Die Leute, die einen Computer brauchen können, haben einen gekauft. Jetzt sind sie enttäuscht, weil alles gar nicht so einfach und schnell geht, wie versprochen wurde. Die Hype ist vorbei, definitiv. Niemand glaubt mehr an Computer. Kann man zurück? Wohin? Zur Ideologie. Computer sind geil. Jeder braucht einen. Come join the party. Nein. Sie müssen raus aus der Werkzeugabteilung. Werkzeugabteilung? Ja, Sie sind von der Eintrittskarte in die Zukunft zum Werkzeug. Eintrittskarte in die Zukunft. Kann man das nehmen? Kann man das ausbauen? Zukunft? Wir haben ein Wespenjahr. Achim? Nein. Weg mit den Wundern. Computer sind nicht mehr Magic. Sie sind lästig. Naja, so weit ist es nicht. Firmen, die Sie haben, müssen Sie benutzen, alle paar Monate in Programmupdates investieren, Leute einstellen, die sich mit den Dingern auskennen, Geld in Datensicherheit stecken. Wir machen nur die Laptops. Wo kann man sie positionieren? Wer kann einen brauchen? Jeder. Toll. Echt jeder hat einen Videorekorder, einen CD-Player und so weiter, Elektrokram. Laptops sind zu vielseitig als reine Consumer-Artikel. Was können Sie? Schreibmaschine. Faxgerät. Rechenmaschine. Anrufbeantworter. Terminkalender. Videospielgerät. Adressbuch. Datex J-Eintritt. Was ist das? Electronic Banking, digital einkaufen und so. Verbindung zu den weltweiten Netzen. Und Bildtelefon. Alles in einem Laptop? Alles und noch viel mehr. Okay. Reicht. Es ist zu viel. Das tut sich niemand an. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, das ist das Problem. Völlige Überkapazitäten. Kann man das modular aufbauen? Wie ein Baukasten? Man kauft nur das, was man haben will. Nein. Dann werden wir es vorschlagen. Ja, macht das Sinn? Man hat dann eine endlos lange Liste von Sachen, die man haben kann. Das Preisgefüge wird total unübersichtlich. Es ist kein Auto mit Extras, es ist eine Büromaschine. Und der Markt ist satt. Es darf keine Büromaschine sein. Es ist eine Büromaschine. Was kann es werden? Es ist schwierig, um zu argumentieren. Was kann es werden? Nur das. Was kann es sein? Statussymbol? Nein. Ein Surfbrett. Toll. Träume für Ganzgroßstädter. Part of Smiley Culture. Computer Gold. Computer Dream Camp. Ein Surfbrett. Toll. Träume für Ganzgroßstädter. Part of Smiley Culture. Computer Gold. Computer Dream Camp. Consumed with. Können wir das Menschen ausmachen? Mit Gott auf der Sie wollten es hören. Ja. Sie können Heils. Es behalten. Bitte für uns. Das ist alles Mist. Alles Mist. Heißt, kann gesendet werden? Als Unterhaltungswert? Aber auf jeden Fall. Ja, machen Sie damit, was Sie wollen. Part of Smiley Culture ist aber doch nicht so schlecht. Tja, ist aber Englisch. Eine schöne Sprache. Mhm, zweifellos. Ach, sie hilft uns aber nicht raus. Wir benutzen sie als Katalysator. Die Satz- und Wortmelodien sind besser, weil die Worte kürzer sind. Und manchmal hilft es, eine Idee zu entwickeln. Aber englische Slogans, hier in Deutschland, das geht nicht. Die Leute finden das nicht gut. Sie wollen deutsche Geschichten. Ein Dilemma. Englisch sind solche Fragen viel eher zu lösen. Englisch ist mehr sexy. Die Slogans und Namen sind immer kleine, ganz kleine Songs. Richtig begriffen haben das die Popgruppen. Run DMC oder LL Cool J. Das sagt man einfach gerne. Und das ist ein Punkt, an dem wir hart arbeiten. Popgruppen. Melodien. Finde Sätze, die man gerne sagt. Dann sagen es die Leute auch gerne. Wenn es gar nicht mehr um das Produkt geht, wenn die Identifikation über die Satzmelodie kommt. Vom Boden, von den Lautsprechern, dem Netztransformator und den Netzteiltransistoren ausgehende Vibrationen. Das ist das Beste, was Menschen sich gegenseitig antun können. Doppelnetzteil. In den getrennten Netzteilen. Sich schöne Worte sagen. Stufe, Klasse A. Und des Leistungsverstärkers, Klasse B, werden Kondensatoren aber sie finden hohe Kapazität Liebe, die eine stabile Ausgangsspannung sicherstellen. Liebe ist doch zum Beispiel immer ein schönes Wort. Ach Gott, Sie sind ja wirklich naiv. Wo fahren wir hin? Eine gegenseitige Beeinflussung ins Studio. Der einzelnen Stufen und dann zu einem Kunden. Ins Studio, prima. Wiedergabe mit DPSS. Das DPSS, was ist das? Direktprogrammsuchsystem, arbeitet mit einem Mikrocomputer. Ach so, eine Gebrauchsanleitung. Die folgenden praktischen Funktionen. Ich muss das kennen und von Tasten. Ich habe nicht die Nerven, es zu lesen. Also lassen wir es lesen. Das sind meist studentische Hilfskräfte, die wir dafür anheuern. Ja, wie finde ich denn das? Ich höre es meistens im Auto. Drittens, Wiedergabe mit Schnellvorlauf bei unbespielten Abschnitten von mehr als 16. Das ist manchmal besser als LSD. Rückspulung und wenn man zuhört und viertens, versucht sich ganz genau vorzustellen, was da beschrieben wird. Rückspulwiedergabe. Fünftens, Wiedergabe der Stücke. Unglaubliche Dinge. Indexsuche. Die unvorstellbare Handlungen erfordern. Unbespielten Abschnitte. Leerstellensuche. Siebtens, spul zurück zum Anfang des gerade aufgenommenen Stückes und schaltet auf Aufnahmepause. Feuilleton, modernes Leben. Ich habe eine Frau. Sie hat schöne Hände. Fein. Ich habe einen Computer. Der kann mehr, als ich brauchen kann. Prima. Ich habe ein Haustier. Manchmal bin ich ihm böse. Oh. Bin ich schmutzig, kann ich unter die Dusche gehen. Wunderbar. Ich sehe mir von Zeit zu Zeit Filme an. Kino ist für junge Leute. Ich lebe mit einer Frau. Sie ist jung. Ich habe einen Computer, der hält mich jung. Ich habe ein Haustier. Es ist jung und muss noch viel lernen. Jeden Mittag lege ich mich eine Stunde aufs Sofa. Mist. Den nächsten. Feuilleton. Modernes Leben. Modernes Leben. Notenbank unter Druck. Minister zurückgetreten. Kanzler in Japan optimistisch. Aktienkurse bleiben stabil. Opernhaus. Wer schmiert wen bei der Müller? Fernsehstar packt aus. Englisches Königshaus in Geldschwierigkeiten. Pensionskasse erhöht Gebühren. Dinosaurier greifen an. Autobahngebühren unter Beschuss. Kommunales Wahlrecht. Raketen über Neonazis verstärken. Internationaler Währungsfonds bereit über Zinssenkungen. Das alles und noch viel mehr im neuen Tagesanzeiger. Aber der Reihe nach und schön übersichtlich. Nächsten. Flugzeugabsturz. Giftgas. Naturkatastrophe. Katastrophe, Bürgerkrieg, Hungersnot, Überschwemmungen, Massenkarambolage, Mama, Nazis, warte mal. Reaktorunglück, du, Mama. Mama. Ja. Massenentlassungen. Alle Kinder schlafen. Sonntags schöne Nachrichten, Tagesanzeige. Nächsten. Weiter sind wir noch nicht. Sehr gut, wir fangen neu an. Neu? Alles wegwerfen, alles Mist. Ach, Entschuldigung, nicht Ihre Arbeit, die Produktion ist in Ordnung. Die zweite ist richtig gut, aber die Texte machen wir neu. Die Texte waren abgenommen. Das ändert nichts daran, dass sie nicht funktionieren. Stoppen Sie alles und morgen kann ich Ihnen mehr sagen. Ist es der normale Weg? Ich meine, das wird doch nicht so produziert, oder? Nein, das ist der ganz unprofessionelle Weg. Aber wir haben Mühe mit den Texten. Radiowerbung, Sie kennen das. Schwierige Sache. Peinliche Sache. Mach ich nicht mit. Entweder uns fällt was ein oder wir kippen den Auftrag. Haben Sie eine Idee? Glaube an die Zeit. Glaube an das Wort. Glaube uns. Na? Finden Sie das? Mhm. Auch wenn dabei vielleicht Details zur Sprache kommen, die die Spucke nicht wert sind. Kaufe ich Ihnen ab. Was sagt man dazu? Kauft er mir ab. So, wir müssen los. Damen und Herren, wir haben für Sie in den vorliegenden Mappen eine Marktanalyse sowie die Trendanalysen zusammengestellt. In einem weiteren Abschnitt finden Sie dann die Liste der Vorschläge, die wir Ihnen machen können. Aktuell ist es nur ein Vorschlag, wie Sie sehen können. Wir haben, das kann ich Ihnen versichern, gespannt auf Ihre Ergebnisse gewartet. Und als ich sie gestern auf den Schreibtisch bekam, können Sie sich meine Verblüffung vorstellen, die dann recht schnell in Verärgerung umschlug. Ihr Vorschlag reagiert nicht auf die Trendanalysen. Die Leute wollen mehr Komfort, heißt es dort. Das Umweltbewusstsein steigt. Sie kaufen nur noch FCKW-freie Aggregate. Der Hang zu neuen Namen, Begriffen und Funktionen hält an. Lediglich die in Randgruppen auszumachenden Tendenzen zur, wie es ja heißt, neuen Bescheidenheit geht ein wenig in Ihre Richtung. Ich bin sicher, Herr Bender ist sich dieser Dinge bewusst. Ich möchte gleich zum Kern der Sache kommen und Sie fragen, wie ich den Vorschlag zu verstehen habe, wir sollen an den Kühlschränken keine Veränderungen vornehmen. Sollen wir die aktuellen Modelle weiter produzieren? Verstehe ich das richtig? Ja. 1:1? Ja. Wir haben Sie beauftragt, weil wir ein Problem haben. Dieses Problem heißt Absatzschwierigkeiten. Der Markt ist weitgehend gesättigt, die Konkurrenzangebote sind nicht zu unterbieten, es herrscht mehr oder weniger eine Pattsituation. Kühlschränke, und das habe ich von Ihnen, sind nicht sehr sexy. Und die jungen Käuferschichten haben demzufolge mehr oder weniger eine Nullbeziehung dazu. Das ist ein Satz aus den Vorgesprächen. Sie haben noch einen Joker? Ich denke schon. Sie gestatten, dass ich ein wenig aushole. Bei den Befragungen ist uns immer wieder aufgefallen, dass den Befragten so gut wie nichts einfiel, was ein Kühlschrank noch können soll. Auf die Frage aber, was ihnen bei dem Wort Kühlschrank spontan einfällt, antworteten viele, er sei meist leer. Der überwiegende Teil aller Befragten sagte das und meinte es als Scherz. Die Zielgruppe war bis 40 Jahre alt. Alles Menschen, die im Wirtschaftswunder groß wurden. Alle diese Menschen hatten von dem Tag an, wo sie zu Hause auszogen und ein eigenes Leben in eigenen vier Wänden mit eigener Küche und eigenem Kühlschrank begannen, all diese Leute hatten Mühe zu begreifen, dass ein Kühlschrank sich nicht selbst füllt. Das hat man schnell heraus. Ein Blick in den leeren Kühlschrank genügt, um zu begreifen, dass er leer ist. Da sind wir uns einig. Man versteht es sofort. Es hilft aber nicht, sich vor dem nächsten Mal zu schützen. Der Blick in den gleichen leeren Kühlschrank. Das Problem ist, dass er 20 Jahre lang immer voll war, ohne dass man sich darum kümmern musste. Man konnte nehmen und nehmen und er wurde nie leer. Tja, das ist allerdings ein interessanter Gedanke. Vielleicht sollten wir die Geräte mit einer ersten Wunschfüllung des Kunden anbieten. Das wäre nicht schlecht. Das dauert eine Woche, dann hat die Konkurrenz es kopiert. Was ist Ihr Vorschlag? Bieten Sie den immer vollen Kühlschrank an. Ist verrückt. Sieht aus wie vorher, weil es nichts zu verbessern gibt. Wenn ich an meinen Sohn denke, der würde ihn nehmen. Ja, wie soll das aussehen? Wie soll man das machen? Das ist ein ganz normaler Service. Reiche Leute haben das ohnehin. Ein Feinkosthändler bringt die Nahrungs- und Genussmittel ins Haus. Mit Ihrem Kühlschrank haben diesen Luxus alle. Sie meinen das ernst, ja? Ja. Und Sie glauben, es funktioniert? Was denken Sie zuerst, wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen und er ist leer? Und was denken Sie, denkt jeder andere in dieser Situation? Wir denken, dass wir einen immer vollen Kühlschrank wollen. Wow! Interview Mark Bender, Band 3, Büro. Hier hat sich einiges verändert. Wir sind im gleichen Büro und ich sehe überall im Raum Wäscheleinen, die kreuz und quer gespannt sind. Mit den regelmäßigen Abständen hängen daran, mit hölzernen Wäscheklammern befestigt. Ja, ich muss es sagen, es ist die Wahrheit, an den Leinen hängen 1000 Markscheine und nicht zu knapp. Was hat das zu bedeuten? In jedem letzten Freitag im Monat machen wir den Power Day. Power Day, alles klar. Was bedeutet das? Die Jungs hier verkaufen Texte am Telefon. Kunden rufen an und brauchen einen Spruch, einen Slogan, eine Idee. Und wir behandeln das ambulant. Sie kriegen es sofort. Dann kaufen Sie oder nicht. Wie ich das alles schaffe? Ohne Waffen, nur mit Gewalt! Wie finden Sie das? Unfasslich. Moment. Ich sehe einen Mann, der von seinem Schreibtisch aufspringt, in die Hände klatscht und konzentriert an einer bestimmten Stelle stehen bleibt, den Blick auf einen Geldschein gerichtet. Die Kollegen feuern ihn an. Er springt und holt sich den Schein. Der Jubel im Raum ist unvorstellbar. Er hat es geschafft? Er hat einen Spruch verkauft. Dann hat er einen Versuch frei. Bungee ist ein guter Springer, der schafft es jedes Mal. Das Geld gehört ihm? Das Geld gehört ihm. So, kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Nochmal zu der Präsentation. Ja, bitte. Ich muss sagen, ich war erstaunt, wie cool und sicher Sie mit diesen Leuten gesprochen haben. Die waren nicht gut drauf, als Sie anfingen. Wir haben lange, lange Zeit an dem Problem gebastelt. Sehen Sie, wir hatten eine ganze Zeit lang Erfolg mit diesen Scheintechnologien, über die wir zu Anfang gesprochen haben. Da war eine Menge zu machen mit allen möglichen Technos und Tronics, Novos, Kaffeemaschinen mit Gedächtnis für die individuelle Genusstemperatur, und elektronische Pfeffermühlen mit Arealbeleuchtung. Das Thema ist eigentlich durch. Das geht jetzt noch ein paar Jahre, aber es ist nicht mehr unser Tee. Die nächsten Trends müssen wir sehen. Die wären froh gewesen, wenn wir ihnen was von Temperaturcontrolling, Kühlraumsensoren, frisches Support oder was weiß ich vorgeschlagen hätten. Den gängigen Quatsch eben. Aber das haben wir schon bei einem anderen Kühlschrankhersteller gemacht. Ist es nicht vielleicht ein bisschen gefährlich, die Hersteller gegeneinander ausspielen und so? Denke ich nicht. Wird dieses Jahr Ihr Ja sein? Die andere Firma war nicht in der Lage, so ein Konzept wie heute umzusetzen. Sie hätten es nicht kapiert. Sie waren sehr überzeugend. Ganz andere Sprache und so. Andere Sprache? Ja, so ganz anders, als ich sie auf dem Band habe. Der Rätselminister sagt, für Anfänger im Leben. Bei der Präsentation waren Sie sehr korrekt. Im Interview sind Sie ganz locker. Das ist doch für eine Jugendsendung, sagten Sie. Ja. Also? Was? Alles okay. Das ist für eine Jugendsendung und dafür passt die Sprache, oder? Ja, klar. Würden Sie anders reden, wenn ich Sie für ein Wirtschaftsmagazin interviewen würde? Na klar. Ja, klar. Wie? Anders. Machen wir es. Ich frage Sie für eine Wirtschaftssendung. Für welche? Gott, oh Gott. Öffentlich-rechtlich, nachmittags, Zielgruppe breit gestreut. Seriös? Klar. Fangen wir an? Ich werde eine Dose. Machen wir erst das hier zu Ende. Sie würden wirklich anders reden? Ja. Zielgruppenorientiert. Ich würde ja auch über andere Aspekte der Arbeit reden. Ja, verstehe. Also erst das hier fertig machen. Wenn ich den größten Teil richtig verstanden habe, dann ist Ihr Job in erster Linie, zu den alten Sachen neue Geschichten zu erfinden und sie zeitgemäß zu erzählen. Und das alles, weil die Konsumenten in dem Dilemma stecken, dass sie nichts mehr brauchen, weil sie schon alles haben. Da ist es wieder. Ein Mann in der Hochphase seiner Konzentration. Sie sind hier. Das Leben ist dort. Wie entscheiden Sie? Wird er es schaffen? Er schafft es. Das ist einfach das Beste. Ja, es ist schon okay. Es gibt eine Wachstumsspirale der Wünsche. Die Befriedigung von Bedürfnissen erzeugt eine Vermehrung von Bedürfnissen. Heißt, dass sie in Zukunft immer mehr zu tun bekommen werden, weil da ein endloser Haufen Sachen ist, die alle uminterpretiert und umgebaut und wieder uminterpretiert werden müssen. Prognosen sind eine schwierige Sache. Kann sein, dass in den Köpfen der Menschen neue Sichtweisen entstehen. Ich rechne täglich damit. Wir sind in der Mitte der 90er Jahre und es gibt noch keine Idee. Wie werden Sie das Unternehmen weiterentwickeln? Wir fangen gerade an, unsere Fühler in einen neuen Markt zu strecken, wo es böse im Argen liegt. Welcher Markt ist das? Können Sie darüber sprechen? Politiker reden. Stopp! Das ist das Größte. Wir machen sofort weiter, ist das recht? Bitte. Interview Mark Bender Version 2. Wie lange gibt es Ihre Firma jetzt? 4 Jahre knapp. Und wie ist das losgegangen? Ich meine, wie kommt man dazu, das Unnötigste zu erfinden? Die Idee ist ganz folgerichtig aus Analysen des Verbraucherverhaltens entstanden. Mit komplexer werdender Umwelt wachsen auch die Ansprüche an den alltäglichen Komfort. Das Maß. Die Dinge. Einfach toll. Toll einfach. Nicht besser. Besser nicht. Und wieso nicht vorhandene Techniken nutzen, um simple, täglich sich wiederholende Tätigkeiten zu automatisieren, einen Schritt weiter in Richtung Delegierung automatisierbarer Vorgänge zu gehen? Ich fasse es nicht. Wollen Sie damit sagen, dass all die Scheintechnologien irgendeinen echten Nutzen für die Verbraucher haben? Also für ein richtig seriöses Wirtschaftsmagazin sind Sie nicht der richtige Mann. Die fragen anders. Ich bin, muss ich sagen, nicht mehr so ganz sicher, was ich denken soll. Das ist ein eisenhart anderer Standpunkt. Überzeugend vertreten. Und da kann man schon durcheinander kommen. Wollen Sie meine Meinung hören? Welche Meinung? Meine persönliche Meinung. In jedem Fall. Machen Sie mal das Band aus. Maschinen sind Freunde von Michael Esser. Es sprachen Mark Bender, Ulrich Mattes. Interviewer Christoph Zapatka. Bungie Matthias Hase. Gabriel Steffen Laube. Achim Volker Niederfahrenhorst. In weiteren Rollen Matthias Ponier, Bodo Primus, Eva Garg, Jörg Kernbach, Dirk Fericke, Walter Gontermann, Rotraud Rieger, Thomas Fehlen, Anna-Katharina Brückner und Corinna Brückner. Ton und Technik Theresia Singer und Christine Remmlein. Regieassistenz Michael Schlimken. Regie Annette Jeinski. Sie hörten eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin.